Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So let's continue to talk about hopelessness and hope. Lasst uns weiter über Hoffnungslosigkeit und Hoffnung sprechen. Don't go shopping at the devil's yard sale. Kaufe nicht auf dem Flohmarkt vom Teufel ein. Hope is a very important thing in our life. Hoffnung ist in unserem Leben sehr wichtig. You know, the first thing we have to do is this. Das erste, was wir tun müssen, ist dies. We have to ask the question, what is hope? Wir müssen uns die Frage stellen, was ist Hoffnung? So, let's ask the question. Lass uns die Frage stellen. I found out, as I have been preaching the word of God for so many years. Ich fand heraus, da ich das Wort Gottes während so vielen Jahren predigte, that we Christians, we make a very common mistake. Dass wir Christen einen sehr häufigen Fehler machen. And that is, we define words in the Bible according to our natural understanding. Und das ist, wir definieren Worte in der Bibel gemäß unserem natürlichen Verständnis. This is very dangerous. Das ist sehr gefährlich. Because words change over the years. Denn Worte ändern über die Jahre. That's the first mistake we make. Das ist der erste Fehler, den wir machen. But the second problem is this. Aber das zweite Problem ist dies. There are words that have a different meaning in your context, in your culture, than they actually had in the Bible context and culture. Es gibt Worte, die in deinem Kontext, in deiner Kultur eine andere Bedeutung haben, als sie tatsächlich im Bibelkontext, in der Bibelkultur hatten. I give you one example. Ich gebe dir ein Beispiel. I can go and interview 100 random people on the street. Ich kann auf der Straße 100 zufällig gewählte Personen befragen. And ask them to give me a definition of love. Mir eine Definition über Liebe zu geben. And I will get many, many, many different answers. Und ich werde viele, viele, viele verschiedene Antworten bekommen. A homosexual will give me a different answer than a happily married husband. Ein Homosexueller wird mir eine andere Antwort geben als ein glücklich verheirateter Ehemann. A person who believes in the book The Five Languages of Love will give you a different answer than the person who doesn't believe in that book. Eine Person, die an das Buch Die Fünf Sprachen der Liebe glaubt, wird eine andere Antwort geben als jemand, der nicht an das Buch glaubt. So, what's the right definition of love? So, was ist die richtige Definition von Liebe? Well, you can either go by the dictionary, which is the right definition in the context of your language. Du kannst dich entweder an das Lexikon halten, welches die richtige Definition ist in Bezug auf deine Sprache. But as we talk from the Christian context, we have to go to the Bible meaning. Aber da wir vom christlichen Kontext sprechen, müssen wir zur biblischen Bedeutung gehen. So, what is hope? Also, was ist Hoffnung? I will give you Webster's definition. Ich gebe dir Webster's Definition. Webster says, to want something to happen or to be true and think that it could happen or be true. Webster sagt, zu wollen, dass etwas passiert oder wahr ist und zu denken, dass es passieren könnte und wahr sein könnte. So look at this. Schau dies an. If you go by the world definition of hope, it means that you want something to happen. Wenn du dich an die weltliche Definition von Hoffnung hältst, bedeutet es, dass du willst, dass etwas passiert. Or you think that it could happen, not that it will happen, that it could happen. Oder du denkst, dass es passieren könnte, nicht dass es passieren wird, es könnte passieren. For instance. Zum Beispiel. You know, when Austria plays soccer against Germany, wenn Österreich gegen Deutschland Fußball spielt, I always hope that Austria wins. Hoffe ich immer, dass Österreich gewinnt. What does it mean? Was bedeutet das? It means that I want it to happen. Es bedeutet, dass ich will, dass es passiert. Or it means that I think it could happen. Oder es bedeutet, dass ich denke, dass es passieren könnte. Could it happen? Könnte es passieren? It could. Es könnte. Because it happened in 1968. Denn es passierte 1968. It didn't happen since then. But at least in 1968 it happened. Seit damals passierte es nicht mehr, aber wenigstens 1968. It could happen. Es könnte geschehen. And the problem is that many people live by a worldly definition of hope. Das Problem ist, dass viele Menschen gemäß der weltlichen Definition von Hoffnung leben. Which in reality only leads to a spirit of hopelessness. Was in Wirklichkeit Unglauben ist, ein Geist der Entmutigung und Hoffnungslosigkeit. Let's look at the Bible. Lass uns die Bibel anschauen. What's the definition of hope in the New Testament according to the original Greek? Was ist die Definition von Hoffnung im Neuen Testament gemäß dem Originalgriechischen? It is a joyful and a confident expectation of our eternal salvation. Es ist die freudige und zuversichtliche Erwartung unserer ewigen Errettung. So, our our hope in the Bible sense is not something that might or might not happen. Unsere Hoffnung im biblischen Sinn ist nicht etwas, das passieren könnte oder nicht passieren könnte. It is joyful and it is confident. Es ist freudig und es ist zuversichtlich. That means we are absolutely sure that our eternal salvation is guaranteed. Das bedeutet, dass wir absolut sicher sind, dass unsere ewige Errettung garantiert ist. So look at this. Schau das an. I mean, can I say something here to my friends? Kann ich hier etwas zu meinen Freunden sagen? What do you think, Daniel? Can? Was denkst du, Daniel? Kann ich? Daniel gives me permission. Daniel gibt mir die Erlaubnis. I wonder. Ich frage mich. I really, really wonder. Ich frage mich wirklich. How many Christians truly understand this? Wie viele Christen dies wirklich verstehen? I have been with several people who died. Ich war mit einigen Menschen zusammen, die starben. I've had some people die in my arms. Einige Menschen starben in meinen Armen. I never had the joy and the pleasure to be with somebody who died the way they should have died. Ich hatte nie die Freude und das Vergnügen, dass jemand so starb, wie er hätte sterben sollen. Even though they were Christians. Auch wenn sie Christen waren. Isn't that ridiculous? Ist das nicht lächerlich? The truth is. Die Wahrheit ist. A Christian, when he is on his bed, knowing that now his life on earth is over. Ein Christ, wenn auf seinem Bett liegt und weiß, dass sein Leben hier auf Erden vorbei ist. He should have the biggest smile on his face and go out with a glory shout. Sollte das größte Lächeln auf seinem Gesicht haben und mit einem Herrlichkeitsschrei hochgehen. Think. Denke. You know, I said, even long, long time ago, I said, I literally will leave this earth here victoriously, triumphantly celebrating. Ich sagte sogar vor langer Zeit, sagte ich, dass ich diese Erde siegreich, triumphierend und feiernd verlassen werde. If hope in the Bible definition means, wenn Hoffnung in der biblischen Definition, a joyful expectation of our eternal salvation, eine freudige Erwartung unserer ewigen Errettung bedeutet, the moment your life in earth is over, you should be the most excited person that walks the face of the earth at that moment. Dann solltest du in dem Moment, wo dein Leben vorbei ist, die aufregendste Person sein, die in diesem Moment auf Erden ist. It makes no sense to me how Christians die. Es macht für mich keinen Sinn, wie Christen sterben. What makes even less sense to me how the other Christian react after a Christian has left this earth. Noch weniger macht es für mich Sinn, wie die anderen Christen reagieren, nachdem ein Christ diese Erde verlassen hat. We have been robbed of our hope. Wir wurden unserer Hoffnung beraubt. See you tomorrow. Sehe dich morgen.